Hallo, herzlich willkommen zum Uncast Folge 125. Advent, Advent, der Play Store brennt. Ich konnte es nicht lassen, diesen Titel zu nehmen. Ja, aber es ist ja so zutreffend. Da komme ich später dann in den News noch dazu, was es damit auf sich hat. Diesmal ist der Markus leider nicht dabei. Deswegen habe ich heute mal zwei Themen ausgekramt, die mir in der letzten Woche zugesetzt haben. Ja. Übrigens, der Podcast heute stand auf der Kippe. Ja. Gestern Abend ist mir ja, relativ spät der Computer verreckt. Eine Blitzdiagnose von mir hat ergeben, es ist die Grafikkarte. Und siehe da, heute Morgen habe ich eine neue Grafikkarte noch schnell gekauft, in den Computer reingesetzt und hat funktioniert und unglaublich, ich konnte den Podcast nochmal, ich habe schon nicht mehr dran geglaubt, ich habe schon Notideen gehabt, über das Tablet was zu machen, aber das wäre ja ziemlich schlimm gewesen. Naja, okay, hat geklappt und somit ist alles gut, wenn ich jetzt auch noch die Beta-Version von SwiftKey Flow bekomme auf mein Handy, denn das ist etwas, was ich unbedingt brauche. Das ist mir schon seit einigen Wochen ins Auge gefallen, dieses SwiftKey Flow. Das ist ja schon einige Zeit angekündigt. Was ist SwiftKey Flow? Flow für eben fließende Bewegungen beim Schreiben. Genau, könnt ihr euch schon denken, es ist sowas wie Swipe. SwiftKey ist ja eins der besten Keyboards, was die Texterkennung betrifft und ist auch das beliebteste Keyboard auf Android. Und das wird jetzt kombiniert mit so einer, ja, sagen wir mal so Streichfunktion, ja, wo man dann einfach den Finger drauf lässt auf der Tastatur und von Buchstabe zu Buchstabe sich so eine Spur zieht, ja. Und in der Tat ist dadurch, wenn man sich dran gewöhnt hat, ein ziemlich schnelles Schreiben möglich. Das hat schon Swipe gezeigt. Nur Swipe hat leider nicht annähernd die Genauigkeit von der Vorhersage, was man schreiben möchte, beziehungsweise von der Fehlerkorrektur, wie SwiftKey jetzt. SwiftKey ist da ganz klar vorne. Und diese beiden jetzt kombiniert ist schon sehr interessant. SwiftKey hat noch einen anderen Vorteil. SwiftKey ist ziemlich effektiv und nicht so aufgeblasen wie manch andere Keyboards. Ich habe das bei mir mal probiert auf dem Galaxy Tab und ihr werdet lachen, jetzt tatsächlich zum ersten Mal seit Gingerbread die Standard-Tastatur im Handy damit ersetzt. Und ich kann euch sagen, das geht richtig toll, also ich rede jetzt vom normalen SwiftKey, ja. Aber das kennt ihr bestimmt schon. Die Texterkennung wird unter anderem damit verbessert, dass man zum Beispiel sein Twitter-Account oder beispielsweise sein Gmail-Account durchforsten lassen kann, auch seine SMS. Und dann stellt damit SwiftKey praktisch fest, wie man denn schreibt. Ja, und somit kommen manchmal schon ziemlich interessante Sachen raus. Zum Beispiel ein, zwei Worte und schon ist das nächste Wort sehr, sehr oft genau das, was man wirklich schreiben will, ohne dass man auch nur einen Buchstaben tippt. Ja. Und somit kann man dann ja, ganz verrückte Sachen machen. Es ist schon ziemlich cool, dass es sowas gibt wie SwiftKey, aber das SwiftKey Flow setzt dem Ganzen eben nochmal eins drauf, ne? SwiftKey Flow hört sich in Deutschland eher so an wie der SwiftKey Flow. Es ist aber Flow, ja. Das Fließen. Das ist eigentlich auch ein schöner Name, den die da genommen haben dafür. Vorinstalliert ist es übrigens jetzt entdeckt worden auf dem Note 2 in den USA, genauer gesagt die Verizon-Version. Da ist noch, bevor die Beta offiziell raus ist, hat man das vorinstalliert auf dem Note 2 gesehen. Samsung Galaxy Note 2. Unglaublich. Also da hat SwiftKey auch im Hintergrund viel mit den Anbietern offenbar zusammengearbeitet. Hoffentlich enden die nicht so wie Swipe, weil das ist das größte Problem bei Swipe ist, es gibt die App gar nicht offiziell. Es gibt die Tastatur nicht offiziell für andere Handys, außer jetzt zum Beispiel Samsung und einige andere Hersteller, die eben mit Swipe zusammenarbeiten. Für die normalen Benutzer kann man nur eine Beta-Version herunterladen, schon seit Jahren. Und das ist natürlich nicht das Wahre. SwiftKey hat auch jetzt ein neues Video gezeigt. Und da kann man dann erahnen, wie schnell und genial das Ganze funktioniert. Ihr werdet euch wundern, dass ich jetzt auf so eine über so eine Tastatur schwamme. Wie gesagt, das erste Mal seit Gingerbread, dass ich bei den Nexus-Geräten ein anderes Keyboard nutze, außer dem Standard. Bisher war ich da immer am schnellsten, war klar, ich habe mich da auch dran gewöhnt, ja. Aber SwiftKey auf Anhieb extrem gut. Das Einzige, was mich da stört, ist, dass man nicht wie bei dem Ice Cream Sandwich, bei dem Jelly Bean Keyboard, bei einem Standard Jelly Bean Keyboard kein ja sowas wie ein Makro festlegen kann. Also man konnte da manuell in das Wörterbuch alles Mögliche eintragen, auch mit Leerzeichen, also richtige Sätze, wenn man will. Und dann zum Beispiel sagen, dass man das aktiviert haben will, wenn man eine Buchstabenkombination drückt. Ja, zum Beispiel habe ich CS und das ist bei mir ein Cat-Smiley. Ja, und dann brauche ich einfach nur CS einzutippen und dann erscheint das Cat-Smiley. Und das geht leider nicht, zumindest habe ich bisher keine Möglichkeit gefunden bei SwiftKey. Aber dafür merkt er sich oft, was ich eben schreibe, auch zum Beispiel dieses Cat-Smiley dann, wenn ich dann also zum Beispiel ist gleich Klammer aufmache, dann empfiehlt er mir eben schon die nächsten Schritte, die ich eben jetzt machen würde, um das Cat-Smiley zu zeichnen. Also so schlimm ist es in dem Fall nicht und wie gesagt, das ist wirklich gut. Ein großer Nachteil finde ich, das ist mir aufgefallen, ich habe letztens gesehen, dass er mir ein Passwort vorgeschlagen hat, das ich mal eingegeben habe. Das sollte er normalerweise nicht speichern. Das ist eine Sicherheitslücke. Da muss ich nochmal gucken, ob man das irgendwie deaktivieren kann, dass der Passwörter irgendwie da verwertet. Ja, also SwiftKey Flow soll jetzt bald rauskommen. Ja. Ich habe es gesagt, es ist schon längere Zeit jetzt angekündigt. Jetzt hat SwiftKey einigen Leuten eine Mail geschrieben. Per Mail ging das raus. Und haben freudig angekündigt, dass es in den nächsten Tagen eigentlich herauskommt, zumindest eine Beta-Version. Und bevor eben die offizielle Version rauskommt, eine Public Beta. Ich habe mich natürlich schon registriert, bisher habe ich leider noch keine Version geschickt bekommen. Ich habe gehofft, dass ich hier vor der Sendung nochmal die Gelegenheit bekomme, schnell mal in dieses Flow da reinzuschauen, aber ich muss mich auch mit den Videos begnügen, die ich hier im Artikel verlinkt habe, die ihr dann auch sehen könnt, aber man kann es schon erahnen. Und wenn das Teil nur halb so gut funktioniert, wie das SwiftKey Keyboard mit normalen Tippen funktioniert, dann muss ich sagen, wird es super sein. Da bin ich schon richtig gespannt drauf, wie das wird mit diesem Flow Keyboard, SwiftKey Flow, demnächst als Beta. Dann habe ich noch was entdeckt im App Store letzte Woche, im App Store sage ich, im Play Store. und zwar etwas, was ich finde, das könnte man, also ist zumindest mal diskussionswürdig. Es gibt jetzt das Adblock Plus für Android als App. Und Adblock Plus wird ja häufig genutzt für Internetsachen, nutze ich auch öfters, ja, für bestimmte Internetseiten, um eben von ganz schlimmer Werbung verschont zu werden. Ja. Manche Seiten sind da echt grausam, die poppen da überall Fenster auf und furchtbar. Also im Internet schon, sagen wir mal, streitwertig ist, ja, diskussionswürdig ist, nämlich, dass ein ganzes Modell, sagen wir mal, schon irgendwo ein bisschen kaputt gemacht werden kann. Ne? Zum Glück nutzt es eben nicht jeder, weil wenn es jeder nutzen würde, dann wäre es mit dem freien Internet, mit frei meine ich nicht nur kostenlos, aber hauptsächlich, vorbei. Ne? Die Adblock Plus App, Die macht allerdings noch andere Sachen. Ich finde, das ist schon unter der Gürtellinie. Die blockt nämlich auch oder verhindert die Ads, die Werbung in Spielen bzw. in Applikationen teilweise. Und das ist ein direkter Angriff auf die Einnahmequelle der Entwickler. Und auch wenn, das habe ich ja schon öfters gesagt, wenn wir eigentlich die Einnahmen der Entwickler irgendwo vorbeigehen, ja, es tut mir leid, ich bin Konsument, mich interessieren nicht die Einnahmen der Entwickler, interessieren mich kein Millimeter. Aber wenn dann eben ein Entwickler sich für das ein oder andere Modell entscheidet, sprich entweder Paid App und damit eben gleich mal alle Leute ausschließt, die keine Kreditkarte haben zurzeit, oder eben kostenlose App mit eingeblendeter Werbung, was viele Downloadzahlen bringt und eben auch mehr oder minder Geld für die Entwickler durch die Werbung, mehr oder minder, sage ich deswegen, weil das ist immer so ein Balanceakt, ja, für viele rechnet sich's überhaupt nicht, für einige rechnet sich's aber sehr wohl. Nur wenn dann eine App einfach verhindert, dass Werbung in einer anderen App eingezeigt werden kann, dann ist es absolut schädigend für den Entwickler und dann zack, dann hab sogar selbst ich Bedenken, der normalerweise, wie gesagt, keinen Gedanken an die Einnahmen von Entwicklern verschwendet. Da bin selbst ich der Meinung, dass man da auf jeden Fall drüber diskutieren muss, ob man eine solche App überhaupt einsetzen möchte. Ich möchte sogar noch weiter treiben und mal die Frage in den Raum werfen, ob das sich überhaupt verträgt mit den Richtlinien, die Google hier festgelegt hat. Schließlich greift diese App in andere Apps rein. Ja. Und untergräbt eben dieses Geschäftsmodell von diesen Apps. Und also moralisch finde ich das absolut nicht okay. Ganz anders als im Internet, das sage ich auch, habe ich auch eben gesagt, weil eben die Werbung manchmal sehr, sehr extrem nervig ist. Aber selbst da ist es manchmal eben so ein Drahtseilakt zwischen Benutzerfreundlichkeit und Zerstörung eines Internetdienstes. Aber hier, wie gesagt, auf dieser App-Seite, also das ist schon ziemlich heftig. Ja. Was denkt ihr darüber? Würdet ihr so eine App einsetzen und damit quasi dann die Werbung verschwinden lassen in eurer, in eurem Spiel beispielsweise? Ja. Oder denkt ihr, das wäre für die Entwickler von dem Spiel einfach ein Schlag ins Gesicht? Und es wäre unfair, unfair gegenüber diesen Entwicklern. Ja. Unglaublich, dass sowas sogar so eine Frage aus meinem Mund kommt. Ja, habe ja schon ein bisschen herbe Kritik einstecken wegen meiner feindlichen Haltung gegenüber den Geldbegierden der Entwickler. Ja. Aber das ist hier doch schon über meiner Meinung nach über der Schwelle, die man zumuten kann, was man zumuten kann. Und es stimmt mich nachdenklich. Also wenn sich so eine App jetzt wirklich stark verbreitet, dann wird es auf jeden Fall Auswirkungen haben für die Entwickler, die dann entweder sagen, okay, dann machen wir eben nur noch Paid-Apps. Damit werden viele Leute werden außen vor gelassen. Ich weiß, es sagen auch einige, ja, so richtig so, ich möchte keine Werbung, dann lieber zahlen dafür. Das kann man, wenn man zahlen kann, wenn man eine Kreditkarte hat und wenn man auch das nötige Geld dafür hat. Ja, ich weiß, eine App kostet vielleicht zwischen 1 und 10 Euro. Das hat jeder, klar. Es gibt aber noch halt andere Sachen im Leben. Ne? Und es gibt ja nicht nur eine App. Ja. Und dann stellen sich halt viele Leute die Frage, ob ihnen das recht ist, was weiß ich, 10 Euro oder 5 Euro für eine App auszugeben. Und dann lautet eben die Antwort oftmals, ja, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie geizig die Leute sind. Teilweise zu Recht, teilweise halt eben auch schon übertrieben geizig, aber es ist nun mal so. Das alles hilft eben dem Android-Ökosystem überhaupt nicht. Ja, also die Entwickler, die haben schon, sag ich mal, das Recht dazu, Geld zu verdienen. Die Entwickler und die Nutzer, die haben natürlich auch dann das Recht zu entscheiden, ob sie das Geld zahlen wollen oder nicht. Aber wenn sie sagen, okay, da ich nehme diese App, die werbefinanziert ist, dann sollte man das auch zumindest mal respektieren, finde ich. Weil ansonsten gibt es bald keine kostenlosen Apps mehr, weil viele werden das nicht einstellen, ja, aus, was weiß ich, aus irgendwelchen Samaritergründen, ja. Das sind keine Wohlfahrtsverein. Und deswegen denke ich, sollte man sich dann entscheiden, entweder die App installieren oder nicht installieren, aber die App dann nutzen und die Werbung raushauen mit so einem Programm. Ich finde auch, Google könnte da, ich sage nicht, dass es unbedingt machen sollen, aber es könnte durchaus passieren, dass diese App Adblock Plus wieder verschwindet vom Markt. Ich kann mir vorstellen, dass da einige Entwickler sehr, sehr sauer werden und Google auch da drängen drauf, dass dieses Adblock Plus entfernt wird aus dem Market. Aber ich finde, die Benutzer sollten das einfach nicht installieren. Freiwillig nicht installieren. Verbote sind immer schlecht. Ja, dann komme ich mal zu den News. Und ihr werdet es kaum glauben, ich habe Nexus 4 News. Ha! Ja, Nexus 4 war kurzzeitig im Store, im Play Store wieder erhältlich. Ja, nur so viel dazu. Ja. Die Nachfrage war aber eben unbeschränkt extrem hoch, auch bei dem 8 GB Modell. Was jeder gesagt hat, 8 GB, das ist mir viel zu wenig. Ja. Egal. Ihr könnt noch nicht mal eins kaufen, wenn ihr wollt. Das ist das Problem. Es waren wieder, ich glaube, es waren 14 Minuten war das Teil wieder online, war ein paar zu bekommen. Auch das Nexus, das Galaxy, Quatsch, das, ha, das Nexus 10. Ja. Nur wenige Minuten und dann war es wieder weg vom Fenster. Warum? Google hat es vorher noch angekündigt. Das war wirklich selten dämlich, muss man ganz ehrlich sagen. Entschuldigung, aber es ist nun mal so. Es war doch abzusehen, dass die Leute dann wieder den Google Play Store stürmen. Und es zeigt aber eins klar. Egal, was man sagt wegen den Stückzahlen, egal, was man sagt wegen den technischen Problemen, eins kann man auf jeden Fall abschätzen. Der Ansturm auf die neuen Nexus-Geräte, Nexus 4 und das Nexus 10, ist gewaltig. Gewaltig. Nexus 4 hat das Zeug, der absolute Kassenschlager zu werden. Ja, sofern es genug gibt. Ja, also, das ist wirklich sehr, sehr frustrierend. Nexus 4 ist jetzt schon, kann man sagen, das erfolgreichste Nexus-Gerät überhaupt, das es bisher gab. Aber die Zahlen könnten um so viel höher sein, ja, wenn es denn genug gäbe. Deswegen hat Google jetzt auch das gemacht, was wir hier auch schon in der Community auch gesagt haben. Warum hat Google nicht von Anfang an eine Stückzahlbegrenzung gemacht, dass nicht einige Händler alles aufkaufen? Jetzt wurde es tatsächlich gemacht. Also 2 Stück kann man pro Account maximal kaufen. Das ist schon zu viel, sage ich. Ich hätte da wirklich nur eins pro Kunde gemacht. Zumindest jetzt mal am Anfang. Das kann man ja später wieder ändern, dieses Limit. Ja. Wenn der erste die erste Welle vorbei ist sozusagen. Und trotzdem ist es auch richtig und wichtig, dass eben Google jetzt hier diese Begrenzung gemacht hat. 2 Stück pro Account, das ist genau richtig. Und es gibt auch Beschränkungen bei eBay wegen dem Nexus 4, denn da geht es schon rund ohne Ende. Die Leute verkaufen ihr Nexus 4 zu hohen Preisen und ja, es ist tatsächlich so, dass viele Leute tatsächlich bereit sind, diese hohen Preise zu zahlen. Ist mir unverständlich, weil das ist ja eins der großen Vorteile von dem, sag ich mal, Nexus 4, dass es zum vernünftigen Preis absolut Top-Leistung bringt. Wenn es zu einem sagen wir mal, hohen Preis die Top-Leistung bringt, dann ist schon wieder ein bisschen was davon weg von dem Vorteil. Ja. Okay, aber das muss jeder selbst entscheiden. Nur eBay ist jetzt hingegangen und hat da auch starke Begrenzungen eingesetzt, damit hier diesen ja, unmoralischen Handel mit diesem Nexus 4 ein bisschen Einhalt geboten wird. Und das bedeutet nämlich, dass nur autorisierte Verkäufer pro Woche unbegrenzt Telefone Nexus 4 verkaufen können. Die Top-Rated Sellers, die dürfen maximal 8 Stück pro Woche verkaufen, insgesamt komplett. Und alle, die also ein Minimumstandard erfüllen, ja, was auch immer das heißt, die dürfen 4 Stück pro Woche verkaufen und normale Anbieter, ja, die eben nur eine normale Bestätigung ihrer persönlichen Informationen haben, die dürfen nur ein einziges pro Woche verkaufen und alle anderen dürfen überhaupt keines anbieten zurzeit, ja, um eben dem illegalen Handel, was heißt illegal, Entschuldigung, habe ich nicht gesagt, dem unmoralischen Handel, ja, hier Einhalt zu gebieten, damit eben genau diese Leute, die jetzt eben 20 Stück gekauft haben, sich jetzt hier eine goldene Nase verdienen wollen damit, ja, mit überhöhten Preisen, dass die eben so leicht da nicht zum Zuge kommen. Ja. Finde ich auch irgendwo ganz richtig von eBay. Es ging eben da richtig rund. Auf eBay überschlagen sich die Leute, ja, und deswegen musste da eBay, denke ich, auch eingreifen. Und auch hier sieht man, dass das Nexus 4 wahnsinnig beliebt ist. Die Nachfrage ist extrem hoch. Ja, und das ist schon toll, dass es eben hier diese Nexus-Marke jetzt da gelungen ist, so arg in den Mainstream-Bereich reinzuhauen, dass die Leute auf eBay sich die Köpfe einkloppen, um eins zu bekommen. Das ist schon eine ganz positive Sache. Und auch wenn man sagt, es ist sehr, sehr schlimm, dass Google eben nicht so viel liefern kann, dann ist es doch für Google sicherlich schön zu sehen, dass es so beliebt ist, das Teil. GTA, um jetzt zum ganz anderen Thema zu kommen, ja, GTA Vice City ist auch ein sehr, sehr beliebtes Spiel gewesen, ja, auf der PlayStation und GTA 3 kam ja auch schon auf Android heraus mit einer erbärmlichen Anzahl an Geräten, die unterstützt wird. Das musste ich sogar zurückgeben. Google hat es freundlicherweise auch nach diesen 15 Minuten bei mir zurückgenommen, weil es auf beiden Geräten ausprobiert hat und da war eben das Zeitfenster überschritten. Und da habe ich mich eben an Google direkt gewendet und habe gesagt, dass trotzdem, dass es downloadbar ist, für meine Geräte, weder am Nexus S noch am Galaxy Tab das funktioniert. Und dann hat man mir das erstattet, den Kaufpreis. Ich weiß nicht, ob ich jetzt das Vice City nochmal probieren sollte. Allerdings gibt es hier eine weit größere Unterstützung bei den Geräten. Ich darf mal kurz vorlesen. Ich habe das zwar auch nochmal verlinkt, aber trotzdem lese ich mal vor. Also an Telefonen wird unterstützt. Das Razer Max, Razer Max HD, Motorola Atrix, das Motorola Photon, Motorola Droid Bionic, HTC Resound, HTC One X, HTC One S, HTC Evo 3D, HTC Sensation, HTC Droid Incredible 2, dann haben wir das Samsung Galaxy Nexus, das Nexus S, Tatsache, Galaxy Note 1 und 2, S2, Galaxy R, Xperia Play, Xperia SPT und TL. Sogar Sony Walkman Z-Series Media Player werden unterstützt, das Galaxy S2, das Galaxy S3. und das Nexus 4 mit unterstützt. Ha! Bei den Tablets ist immerhin das Acer Iconia, der iPad Transformer, Transformer Prime, das Optimus Pad von LG, Medion Live Tab, Motorola Xoom, das Galaxy Tab 8.9, 10.1, das Galaxy Tab 2 und das Note 10.1, Sony Tablet S und Sony Tablet P, Toshiba Thrive und HTC Flyer, Google Nexus 7 und Google Nexus 10. Also, diese Liste ist doch schon mal richtig gut, was die Unterstützung anbetrifft. Und viel, viel besser als bei dem GTA 3. Und dann frage ich mich doch, wieso das GTA 3 das nicht unterstützt. Ist ja die gleiche Engine. Da kann was nicht stimmen. Ja. Und jetzt für die Frage, ob ich das wirklich riskieren soll, nochmal, das auf dem Nexus S da zu installieren, auf dem Tablet wird es wohl nicht funktionieren, weil das nicht aufgelistet ist. Aber, naja, okay. Was soll's. Es ist jedenfalls bald zu bekommen. Ich muss gerade mal gucken, ob das schon raus ist. Wo haben wir's? Am 6. Dezember soll es erscheinen. $4.99 soll das Ganze kosten. Und ja, okay, gut, gut. Also ich bin da noch im Zwiespalt, ob man es tatsächlich jetzt hier, ob ich das tatsächlich probieren soll oder nicht. Aber ihr könnt euch ja mal, wenn euer Gerät jetzt dabei ist, das mal angucken. Sicherlich ist das nicht schlecht. Der Trailer zeigt ja auch schon mal, was man erwarten kann. Finde ich eigentlich ganz cool. So, Nexus Q, mein Lieblings Multimedia-Gerät, das ich leider nie kaufen konnte, weil so ein paar idiotische Immer-Nein-Sager mit ihrem Gejammere dafür gesorgt haben, dass Google das wieder zurückgezogen hat erstmal. Ja. Super, vielen Dank, dass ihr anderen Leuten, die genau diese Funktion haben wollen und kein Klimbim drumherum und nichts mehr, dass die genau das nicht bekommen können. Ja, was interessiert mich denn Streaming vom Handy auf dem Computer? Ich mache das eh über die Cloud, basta. Das ist alles nur Ballast für mich. Der Rest an Funktionen und sehr, sehr schade. Aber Asus to the Rescue, der Asus Cube, der soll wohl hier jetzt das Gerät des Nexus Q ersetzen. Asus Cube wird tatsächlich mit Q vorne geschrieben, also Q-U-B-E. Das ist ja schon ein Hinweis im Prinzip daran darauf, ja. Ob es offiziell das neue Nexus Q wird, das weiß man nicht. Aber es wird auf jeden Fall das Gerät separat geben. Ja. Ob das dann in diesem schönen futuristischen Design sein wird oder so ähnlich aussieht, das kann ich nur hoffen, weil das war eines der wichtigsten Argumente für mich. Das Teil kommt im Wohnzimmer und das muss einfach futuristisch und genial aussehen. Ich will da kein viereckiger Klotz drin haben, der aussieht wie ein Videorekorder oder sowas. Ja. Oder noch ein weiteres Gerät, das man irgendwie im Schrank verstecken muss, damit es nicht aussieht wie Hund. Ich möchte so ein richtig cooles Design haben wie das Nexus Q und dann ist alles wunderbar. Dann bin ich auch bereit, so viel hinzublättern wie eben für das Nexus Q mit der eingeschränkten Funktionalität. Ist mir sowas von egal. 300 Euro könnte ich es doch nur kaufen in Deutschland. Wäre alles wunderbar. Gut, ich meine, jetzt würde ich es auch nicht mehr kaufen, weil eben es keine Unterstützung mehr dafür gibt. Und das ist dann natürlich Blödsinn. Ich will da Update haben, damit auch die nächste Version vom Play Store Movies funktioniert. Ja. Also warten auf den Asus Cube, mal sehen, was da auf uns zukommt. Ich bin auf jeden Fall schon mal gespannt und hoffe, dass es eben so schön aussieht wie das Nexus Q. Ich werde auf jeden Fall genau darüber berichten, ja, was damit auf sich hat und ob es das dann auch irgendwann geben wird. Wie gesagt, vielleicht kommt es ja wieder als von Google als neuer Cube raus mit Funktionen, die ich nicht brauche, aber die man hoffentlich so weit in den Hintergrund drücken kann, dass man einfach wie bei dem Nexus Q, ja, mit dem Android-Handy als Remote-Control die Sachen von der Cloud abspielen kann. Der Rest ist mir sowas von egal. Ich bin richtig sauer, dass es das Nexus Q nicht mehr gibt. Für die anderen Leute, die eben ein bisschen mehr wollen, da ist witzig sowieso Google TV, Google TV, bäh, oder sowas ähnliches, ja, das ist doch alles Kram. Warum dann nicht gleich denn Ouya, die Konsole, die eben auch diese ganzen Multimedia-Funktionen hat, ja, ist dann genauso kompliziert wie in der PlayStation 3. Ja. Was heißt kompliziert? Ja, aufwendig halt, ne? Im Prinzip. Und tausende Funktionen, die man nicht braucht, nur um einfach nur ein Stück Musik abzuspielen, ja. Deswegen setzen sich diese Multimedia-Teile auch am TV nicht durch, weil es einfach, ja, das muss gehen wie beim CD-Player. Anschalten, Knopf drücken, läuft. Ja, zack. So muss es sein. Und nicht anschalten, warten, bis das Teil gebootet hat, ins Menü reingehen, auswählen. Ach nee, kommt Leute, also das geht einfach nicht. Aber gut, für die Leute, die das eben wollen und zusätzlich noch eine sehr geniale Spielekonsole, ja, die unter Android funktioniert und eben auch die Android-Spiele ohne spezielle Anpassung auf den TV-Schirm bringen können und natürlich auch für die Entwickler, die speziell für Ouya entwickeln, noch viele andere Goodies bereithält. Für die ist Weihnachten wahrscheinlich erst um den 28. Dezember. Dann kommt nämlich die Ouya raus, offiziell. Die Leute, die schon auf dem Kickstarter-Projekt vorbestellt haben, dürfen sich freuen, werden also dann bald dieses bekommen. Schade, dass es nicht noch vor Weihnachten ist, aber okay, was soll's, dann fällt Weihnachten eben mal auf den 28. und gut ist. 99 Euro soll ja diese Konsole kosten, was auch fantastisch niedrig ist. Und ich sag bewusst immer wieder Konsole, Konsole, Konsole, weil das ist nämlich eine Spielekonsole, die unter Android funktioniert. Der Rest sind Goodies, genau wie eben bei der PlayStation. Der ganze Multimedia-Schmodder ist eben hier auch möglich und durchaus auch zu erwarten, dass da noch einiges in Zukunft kommt. Ich meine sogar mal gelesen zu haben, dass da der offizielle Android Market drauf ist. Das wäre ja schon mal gar nicht schlecht, der Play Store. Da kann man vieles erwarten. Auf jeden Fall viele namhafte Firmen fangen schon an oder haben schon angefangen, für die Ouya zu entwickeln. Ja. Und da darf man also auf einiges gespannt sein. Jawohl. Ich bin da wirklich drauf gespannt. Zumindest als Spielekonsole ist das doch eine Alternative. Für 99 Euro kann man ja eigentlich gar nichts falsch machen. Ne? Wahnsinn. Okay, nein. Schauen wir mal, wie es wird. Ob das dann auch alles so wird, wie es versprochen wird. Aber das wird dann wieder ein erfolgreiches Kickstarter-Projekt übrigens. Auch mal interessant. Ja. Schön, auch wenn wir schon bei Spielen sind, das neue Angry Birds Star Wars hat jetzt das lang erwartete, wenn man das so sagen kann, so lange ist es ja noch gar nicht draußen, das Angry Birds Star Wars, das HOD-Update bekommen. Ja, und damit kann man sich auch die Levels des Eisplaneten ja, antun, die eben optisch wieder entsprechend angepasst sind. Die Walker hier drin, die man auf den Screenshots schon sehen kann, sind, wenn die auch natürlich fest sind und nicht sich bewegen, sehr schade, die machen dann natürlich wieder Laune auf mehr. Ne? Dann ist jetzt auch Prinzessin Leia als Bird freigeschaltet. Ja, natürlich in Pink, ja, das ist ganz klar. Und da kann man sich dann auch wieder freuen mit Leia hier gegen das Imperium loszuschlagen. Ich finde, Angry Birds Star Wars ist seit langem wieder so, ja, sagen wir mal, in diesem Angry Birds Universum kann ich schon fast sagen, hier den Anreiz für mich, Angry Birds zu spielen. Das andere war sowas von langweilig, aber hier die Star Wars Theme und die neuen Erweiterung da drin, zum Beispiel mit der Gravitation, mit den verschiedenen Gravitationen und so weiter. Das finde ich schon ganz, ganz spannend. Manchmal auch gemein schwer, aber man kommt dann doch immer wieder weiter. Und ja, jetzt dieses HOD-Update, das spricht natürlich für sich. Und das ist noch nicht das Ende, da gibt es noch mehr Levels dann in Zukunft. Kann man also gespannt sein. Tja, Play Store, Market, ich habe es schon jetzt ein paar Mal heute erwähnt. Klar, irgendwie haben wir heute viel was mit Play Store zu tun. Ja, gut, okay. Es gibt noch einen anderen Market, und zwar einer, der rein Open Source Software vertreibt. Der nennt sich F-Droid. Ja, und das ist ein Free Open Source Software Repository. Und viele der Titel sind zwar in dem normalen Play Store drin, aber hier kann man, wenn man dieses F-Droid Repository installiert hat, dann quasi direkt sehen, was eben alles Open Source Software ist und das direkt daraus aus diesem Market installieren, was auch wiederum sehr, sehr schön gemacht ist. Und auch interessant ist, dass man bereits installierte Sachen aus dem Play Market auch angezeigt bekommt und auch was für eine Lizenz da verwendet wird. Zum Beispiel ist bei mir hier der Barcode-Scanner drin. Das ist eine Open-Source-Software unter der Apache 2-License. Und obwohl ich die nicht über F-Droid installiert habe, sondern über den Play Store, wird mir diese hier in der F-Droid Store App angezeigt. Also F-Droid ist quasi der Open Source Play Store, wenn man so will. Und hier geht's dann eben weiter mit den Apps, die da drin sind. Ja, gut, relativ unspektakulär, aber übersichtlich aufgelistet. Man kann nach verschiedenen Kriterien sortieren, beispielsweise What's New, dann kriegt man eben die neuesten Apps gezeigt, die veröffentlicht wurden in dem F-Droid Store oder Recently Updated, ja, klar, wie der Name eben schon sagt, wo vor kurzem eben Updates erfahren haben, oder auch nach Kategorien, wie zum Beispiel Games, da kriegt man alle Open Source Software Games gezeigt, ja, und wenn man sich dann durchklickt, kriegt man auch teilweise verschiedene Versionen gezeigt. Oft ist es ja so, dass eben der Open-Source-Szene die Leute dann doch lieber ältere Versionen benutzen wollen, warum auch immer, ja, und dann kann man das hier auch eine ältere Version installieren, wenn einem die neueste Version quasi nicht passt, ja. Und ich mache das jetzt mal hier, der Server ist im Moment jedenfalls noch ziemlich schnell. Ich installiere gerade mal das Plockisch, ja, nennt sich das Ganze. Machen wir oben. Die Installation läuft also ab wie im Play Store. Keine große Sache. Ich denke auch, dass die Installation über den Play Store tatsächlich läuft. Ja. Dass hier das nur quasi nur ein Verzeichnis ist. Kannst du nicht genau sagen. Wobei, nein, vergesst das, was ich gesagt habe. Das kann nicht sein, denn man muss ja, die APK wird ja direkt heruntergeladen und das geht dann nicht über den Play Store, sondern die APK wird installiert von dem Installer auf dem Phone. Also vergiss das geht nicht über den Play Store. Updates gibt's dann eben über F-Droid von diesen Sachen. Also ich finde es richtig schön. Ich werde das auch in Zukunft häufiger nutzen. Ja, das ist auch eine schöne Alternative. Und bei der Open Source Software kann man auch einigermaßen sicher sein, dass die Software eben sicher ist, denn erfahrungsgemäß wird Open Source Software innerhalb kürzester Zeit, wenn dort Lücken oder Probleme auftauchen, wenn die in kürzester Zeit entdeckt und dann eben von der Community recht schnell reagiert. Ich finde es eine tolle Sache. Also Open Source Android Store F-Droid, das ist. Und eine kleine Revolution im Spielebereich gibt es übrigens seit letzter Woche. Die ersten Beta-Invites sind raus und es wird schon gespielt. Ich sag's mal so, Augmented Reality, ja, kennt ihr, ist mittlerweile schon fast ein ausgelutschter Begriff, aber jetzt stellt euch mal vor, eine Firma wie Google kommt daher und macht ein Spiel, das genau solche Elemente verbindet. Ihr müsst raus, richtig raus, ja, aus der Wohnung, müsst Sachen suchen, Energie einsammeln, zu Treffpunkten gehen und so weiter und so weiter. Und das alles in einer fiktiven Story, in denen zwei Fraktionen sind, ja, die gegeneinander antreten, die Resistance und The Enlightenment. Und jetzt wisst ihr wahrscheinlich schon, weil es war in der Presse ziemlich herumgegeistert, um was es geht, nämlich Ingress. Das Spiel von Google, wenn man so will. Ja, Googles Niantic Labs hat es entwickelt und Ingress ist eben genau das, eine fiktive Story, also quasi wie ein Krieg, allerdings ein bisschen pazifistischer, wenn man so will, bei dem es eben hier diese zwei Fraktionen gibt und man kann dann auswählen am Anfang, zu welcher Fraktion man gehören will und dann muss man Aufgaben für seine Fraktion eben machen. Ich übersetze das jetzt mal ein bisschen freier, weil ich aus dem Shooter-Bereich komme, Hauptquartiere dort einsetzen, ja, und zurückerobern und warten sozusagen, ja. Wie gesagt, Energie aufsammeln, man muss auch Events bestreiten, ja, wo dann was passiert und man dann eben hin muss, etc., etc. Und das Ganze ist eben tatsächlich in der realen Welt und es wird eingeblendet im Handy die entsprechenden Sachen. Also wie gesagt, da guckt man dann durch und sieht dann eben die Sachen, die eben normalen Menschen verborgen bleiben. Ja. Ich habe schon geflaxt, es ist fast wie Geocaching ohne echte Boxen. Ja. Vielleicht ist das ja auch mal die Zukunft des Geocachings. Ja. Statt dass eine echte Box versteckt wird, läuft man rum und sucht die Box virtuell. Ja, und sieht die Box dann quasi nur noch aufs Handy, nur man kann nichts tauschen, das ist doch schade. Und mittlerweile hat es so ein richtig kleiner Hype ausgelöst, denn auch in der realen Welt wurden schon Sprayer aktiv, die auf Wände und so weiter diese Ingress Logos da drauf gesprüht haben. Da werden sich die Städte und die Gemeinden doch noch wahrscheinlich ziemlich ärgern darüber. Und das wird wieder negative Schlagzeilen für Google kriegen. Also bitte macht das nicht, ja. Wenn ihr was in der realen Welt hinterlassen wollt, für die Spieler von Inquest, dann macht es so, dass es leicht entfernt werden kann, auch wenn es dann vielleicht nicht ewig dort ist. Ja, aber nicht, dass ihr dann Ärger bekommt. Wie gesagt, das ist so eine Geschichte, das ist wie beim Geocaching auch, da darf man auch nichts kaputt machen, wenn man die Box verstecken will. Sonst gibt es nur Ärger für die ganze Community da. Okay, also Google tatsächlich hat's gemacht. Ja, wie gesagt, ihr müsst auf einen Invite warten. Ich habe leider noch keinen bekommen. Auch hier wollte ich eigentlich vor der Sendung mal noch probieren. Ich habe alle Hebel in Bewegung gesetzt. Und auch direkt an die Entwickler geschrieben, aber leider, die haben wahrscheinlich natürlich viel zu tun und kriegen wahrscheinlich hunderte von Mails, die von Leuten, die alle einen Invite unbedingt haben wollen. Und ja, ich habe mich dann eben jetzt dort angemeldet und jetzt muss ich eben warten, bis ich da drauf komme, auf diese Liste. Ja, und ja, jetzt müssen wir mal warten. Schade, aber kann man nichts tun. Umso größer wird wahrscheinlich dann das Interesse bei den Leuten. Oder auch nicht. Das kann auch nach hinten losgehen, wenn die Leute dann einfach keinen Bock mehr haben zu warten. Ja. Und naja, gut. Am Anfang, so erste Berichte, war es etwas verwirrend. Mittlerweile ist einiges geändert worden und man kann jetzt auch in kleineren Gebieten die abseits von Großstädten liegen doch schon einiges tun und richtig spielen. Sicherlich wird das im Laufe der Zeit dann natürlich noch verbessert werden. Offenbar ist halt wichtig, dass man nicht als einziger in der Stadt irgendwie unterwegs ist, weil da hat man dann nur sehr beschränkte Möglichkeiten, was zu tun, weil ja eigentlich der Sinn eben der Kampf gegen die Fraktion ist, wobei man sich da eben nie oder wahrscheinlich nie im realen Leben begegnet, sondern eben nur virtuell da sich behagt. Ja, wollen wir es mal hoffen. Schon artet das vielleicht noch aus. Aber ich finde es auf jeden Fall eine schöne Sache. Eigentlich nach dem Ganzen, was schon vor ewigen Zeiten auch mal der Mo berichtet hatte, diese Virtual Augmented Reality Zombie Games, bei denen man vor virtuellen Zombies fliehen muss in der realen Welt. Das gibt's jetzt auch in einer neuen Version übrigens. Da ist das eine schöne Weiterentwicklung, sage ich mal. Und es ist halt richtig groß aufgezogen. Auf Google Plus findet ihr auch schon jede Menge Sachen. Und wie gesagt, so ein richtig kleiner Hype ist da entstanden. Und das ist sehr, sehr vielversprechend. Ingress wird sicherlich kein Spiel für jedermann sein, aber es wird bestimmt seine Anhänger finden, denn das Spielkonzept ist schon irgendwie, zumindest für mich, ziemlich verführerisch. Weil wir gerade eben noch von Google Plus gesprochen haben, ja, Google Plus breitet sich natürlich aus, sehr zu meiner Freude. Ich finde es sehr, sehr gut und auch auf dem Play Store oder vor dem Play Store macht eben Google Plus nicht Halt. Ab sofort können Bewertungen, Kommentare nur noch mit Google Plus Account geschrieben werden und nur noch mit dem Google Plus Namen, den man dort eingetragen hat. Ja, das soll, das sagt zwar nicht Google, aber so wird eben spekuliert, das soll wohl dann eben dazu führen, dass es nicht mehr so viel unfaire Bewertungen und richtige Beleidigungen gibt gegen die Entwickler. Ich werde nach wie vor meine Meinung so sagen, wie ich sie sagen würde, auch anonym. Das interessiert mich keinen Millimeter. Ich weiß nicht, warum da jemand irgendwie seine Meinung abmildern sollte. Wer das tut, der ist erbärmlich, der steht nämlich nicht zu seiner Meinung. Und wer nur Meinungen äußert, um anderen zu gefallen, der soll es lieber ganz lassen. Der hat nämlich, das ist nämlich eine Schande für die Meinungsfreiheit, wer das tut. Aber vielleicht schreckt das so ein paar Trolle ab, denen das eigentlich vollkommen egal ist, die nur Unruhe stiften wollen. Und das ist ja dann schon eine positive Geschichte. Das ist zumindest mal die Verbindung zu dem Google Plus Account ist dann okay. Somit kann zumindest mal Google Plus Rückschlüsse auf den entsprechenden Account ziehen und dann kann man sich dann eben überlegen, ob man das riskieren will. Ich bin durchaus für Anonymität, ja, absolut. Das sage ich immer und immer wieder. Ob jetzt der Google-Account unter Rumpelstilzchen läuft, ja, was wahrscheinlich nicht lange aktiviert sein wird. Ja, vielleicht, ihr wisst schon, was ich meine, ne? Hans Müller oder sowas. Ne? dann ist das ja okay, wenn man dann eben so einen Account hat. Und wenn man damit aber Mist baut, ja, so Mist baut, dass es wirklich ganz, ganz schlimm ist, dass dann eben der Account zum Beispiel stillgelegt wird, gesperrt wird oder gelöscht wird. Ja. Das wird eben die Leute, auch die Anonymen, dazu bringen, vielleicht eventuell Kritik zwar nicht abzumildern, aber zumindest mal nicht sagen wir mal, rumzutrollen, ohne jegliches Interesse, einfach nur provozieren. Das ist nämlich nichts. Aber wenn einer schreiben will, dein Programm ist scheiße, Entschuldigung, dass ich das jetzt mal so richtig knallhart sage, wenn einer schreiben will, dein Programm ist scheiße und er schreibt nur, weil es über seinen Google-Account geht, dein Programm ist aber schlecht oder dein Programm ist aber nicht so gut, dann weiß ich nicht, wie der sich noch im Spiegel angucken soll. Ja. Scheiße bleibt scheiße, egal ob mit richtigen Namen oder nicht. Boom. Oh mein Gott, jetzt haben wir was gesagt. Naja, okay. Nächstes Thema und letztes News-Thema. Der Design Guide für Responsive Design ist jetzt nochmals aufgetaucht in einem schönen, großen Posting. Ja. Es geht. Eine App für alle Displaygrößen. Glaubt's endlich, das geht seit vielen Jahren auf jedem PC und es wird auch bei Android funktionieren. Und ich finde es gut, dass hier Google eindeutig nochmal hier in diesem Guide zeigt, wohin der Trend geht. Keine speziellen Tablet-Apps, eine App für alles. Und mit diesem Responsive Design bietet Google alle Möglichkeiten, die man braucht, alle Methoden, die man dazu braucht, um eine App zu entwickeln, die auf einem Handy wie eine gute Handy-App aussieht und auf einem Tablet wie eine gute Tablet-App. Die Entwickler müssen das nur nutzen. Bumm. Hier geht ganz klar der schwarze Peter wieder mal an die Entwickler. Ja. Das muss eben so gemacht werden. Und dieses Responsive Design ist auch ziemlich wichtig, weil es werden ständig neue Auflösungen kommen bei Android. Ja. Schaut mal an das Nexus 10, was das für eine Auflösung hat. Schaut euch mal dann das Nexus 7 an. Oder schaut euch dann im Vergleich dazu das Arcus Pad an. Die alle haben ganz, ganz, ganz verschiedene Auflösungen. Und es wird nicht weniger Auflösungen. Es werden immer mehr und mehr und mehr. Und wenn man dann kein Responsive Design anwendet, da sieht die App auf dem einen Tablet toll aus, auf dem anderen furchtbar. Das ist nur Realität. Ja. Tablets sind eben bei Android auch nicht gleich Tablets. Es gibt 7 Zoll, es gibt 8 Zoll, es gibt 8,9 Zoll, es gibt 10 Zoll, es gibt sogar ein 23 Zoll Tablet jetzt. Tja, da muss man eben drauf reagieren. Google, wie gesagt, gibt alle Werkzeuge in die Hand, die man dazu braucht, um das genauso zu machen mit den sogenannten Fragments. Ja. Und sobald dann eben beispielsweise das Programm erkennt, ob ich habe hier ein Tablet, ich habe mehr Platz auf dem Bildschirm, dann schaltet es eben ein Fragment mit dazu, grob gesagt. Ja. Ist der Platz nicht vorhanden, dann sieht man das andere und man kriegt praktisch per Klick quasi das andere Fragment zu sehen. Das hört sich jetzt ein bisschen seltsam an, aber wie gesagt, es ist ganz toll erklärt. Das Ganze hat auch damit zu tun mit Porträtmodus und auch mit Landscape-Modus. Auch das wird berücksichtigt natürlich. Und wer sich dafür interessiert, eine richtig gute App zu entwickeln für Phones und Tablets, der ist auf jeden Fall angehalten, da mal reinzugucken bei diesem Guide für das Responsive Design von Google, von Android, besser gesagt. Gut, damit komme ich jetzt zu der Community. Zu den Community-Sachen. Da hat diesmal der Philbo wieder einen relativ langen Artikel geschrieben. Einen Kommentar, den möchte ich gern vorlesen. Und zwar betrifft das das Streaming. Ich habe ja letzte Sendung gesagt, dass es Streaming-Standards eigentlich schon gibt ohne Ende, ja, aber die Leute das einfach nicht nutzen wollen, weil es eben zu umständlich teilweise ist. Und Google hat jetzt mit dem neuen, mit dem Nexus 4, ist das, glaube ich, was ist Nexus 4? Ich weiß das immer nicht. Also ich glaube, Nexus 4 war das, den neuen, doch, ja, von LG, eben den neuen, ja, scheinbar den neuen Standard eingesetzt oder wollen diesen als Standard setzen, des Miracast. Ja. Und der Philbo schreibt dazu: Mir ist egal, wer welchen Standard etabliert. Ich möchte meine Musik- und Filmesammlung in der Cloud haben und diese einfach über den TV oder die Anlage abspielen. Musik ist in der Cloud, Filme nur, Transformer 3, was? Gab es zum Nexus 7 dazu. Die für mich beste Möglichkeit wäre ein Stick, den ich in den TV oder die Anlage stecken kann und fertig. Auf dem Tablet oder dem Smartphone dann das gewünschte auswählen, Play drücken und fertig. Dann könnte ich, egal wo ich und welche Geräte dort sind, meine Sammlung immer abspielen. Es gibt nichts Nervigeres, als einen Rucksack voller DVDs, Blu-Rays mit sich rumzuschleppen für einen Filmabend bei Freunden. Der Nexus Q war schon ein schönes Ding, ich verstehe immer noch nicht, wieso es den nicht mehr gibt. Ich liebe den Gedanken, immer und überall meine Daten griffbereit zu haben. Ich merke es aber selber immer wieder in meinem Freundeskreis, der nicht ganz unaffin zu Technik ist, dass Cloud noch nicht wirklich wahrgenommen wird und wenn, dann doch als unsichere und irgendwie komische Sache. Ich denke, es gibt zu wenig Werbung und allgemeine Informationen über die Cloud, was es wirklich ist und was es kann. Und solche neuen Technologien. Ich wüsste keinen Grund, warum ich nicht alles dabei haben möchte und somit immer Zugriff hat. Ich hatte erst letzte Woche noch die Diskussion mit einem Freund darüber, dass er noch gerne eine Blu-ray-Sammlung haben möchte im Regal. Verstehe ich nicht. Staub zu, muss man putzen, nimmt Platz weg. Kann man nicht immer alles dabei haben. Nicht jeder hat einen Blu-ray-Player und dank Blu-ray Live, genauen Namen weiß ich gerade nicht, gibt es die begrenzte Möglichkeit, Zusatzinhalte zu laden und anzuschauen. Da wäre ein Film in der Cloud deutlich besser, der immer auf dem aktuellen Stand wäre. Außerdem ist es unendlich nervig, wenn man auf der Couch sitzt und einen Film anschauen möchte, erst aufstehen zu müssen, kilometerweit bis zum Regal zu laufen, Filme suchen, Verpackung aufmachen, Player starten, öffnen, Disc reinlegen und warten, bis es losgeht. Das ist doch sowas von 2000. Ich würde einen Standard begrüßen und würde, wenn er ausgereift ist und mit meinen Geräten nutzbar oder günstig nachrüstbar wäre, auch etwas dafür zahlen. Abwarten und Tee trinken. Ja, Finbo, du bringst es da natürlich sehr schön auf den Punkt. Im Prinzip ist natürlich die Einfachheit das A und O. Deswegen ist ja das Streaming, das ich jetzt gemeint habe, also das Home-Server-Streaming von Gerät zu Gerät, einfach für den normalen Anwender nicht sinnvoll. Ich habe da mal früher sowas, so spaßeshalber mal sowas gemacht, probiert quasi oder habe einen Heimserver aufgesetzt und von dort aus die Filme gestartet und angesehen am Rechner, der am TV angeschlossen war. Und dann kam jemand zu besuchen, dann hat gesagt, okay, den Film wollen wir gucken, gut, alles klar, zack. Wird den Home-Server, Computer angeschaltet, über den Home-Server zugegriffen, ja, TV und so weiter, bis alles eingestellt war, bis der Film gestartet hat, das hat fast 10 Minuten gedauert. Rechner booten, ja, und so weiter und so. Da hat er gesagt, sag mal, warum bist du jetzt einfach hingegangen, hast du die DVD eingelegt und fertig? Ich sag, ja, stimmt, hast recht. So ist das eben, ja, sorry. Und genauso muss eben das Streaming funktionieren, das Home-Streaming. Und so wird es aber eben nicht funktionieren, weil die Geräte eben so nicht untereinander kompatibel sind. Immer ein Gerät an das andere schicken muss und das andere Gerät eingeschaltet sein muss und das andere Gerät eingeschaltet sein muss. Beide Geräte. Und das ist einfach viel zu viel Stress. Ja, das ist zu viel Stress. Die Cloud ist da eben die heilsbringende Lösung. Ja, da hat man nur noch ein Gerät, klickt quasi in seine Library und dann fängt das Ding an zu spielen. Ja, pfeift da Hund drauf, ja, wo denn die Daten herkommen, ist doch mir egal, Hauptsache sie laufen, ja, und es muss eben dann einfach gehen, also die Cloud wird unterschätzt, die Cloud ist die Zukunft, da bin ich ganz, ganz sicher, aber es wird eben noch lange dauern, denke ich, bis das vor allem hier in Europa den Leuten in den Köpfen ankommt, dass die Cloud eben nicht nur was Böses ist, ja, wo die Firmen haben wollen, wo die dann vollkommene Kontrolle haben, wow, Hilfe, Angst, ja, sondern dass eben die Cloud etwas ist, was das Nutzen der Daten, das Leben mit der digitalen Welt einfach phänomenal vereinfacht. Das habe ich jetzt gerade wieder gesehen, wo gestern mein Computer hier die abgemurkst ist, ja, und Grafikkarte kaputt gegangen ist. Da hatte ich zum Glück noch den Rechner von jemand anders da stehen und bin dann hingegangen und habe das Teil gestartet und konnte sofort auf alles zugreifen, auf meine Mails, auf meine Musik, auf alles. Es war fast so, als ob ich nie einen anderen Rechner gehabt hätte. Ja. Nur konnte ich da jetzt dann nicht einen Podcast drüber machen. Das ist was anderes, ja, wegen dem Equipment. Aber ihr seht, da ist eben der große Vorteil. Ich pfeife auf das OS, ich pfeife auf den Rechner. Mein digitales Zuhause ist dort, wo ich einen Zugang habe. Boom. Ende. Jo. Gut. Und dann komme ich als letztes zur App der Woche. Und das ist bei mir diesmal Lost Souls Enchanted Paintings. Ja, genau. Der mysteriöse Name ist da Programm. Ihr kennt vielleicht diese Bildersuchspiele, mir fällt jetzt leider den Namen nicht mehr ein, zum Beispiel auf Facebook, aber auch auf Google Plus gibt's da so ein Spiel. Ich guck gerade mal, ob ich das jetzt noch auf die Schnelle so finde. Wie heißt denn das nochmal? Ja, Gardens of Time beispielsweise ist so ein Spiel, das auf Google Plus gibt. Da sieht man dann Bilder, wo man dann eben verschiedene Sachen anklicken kann sozusagen und suchen kann, ja, und dann eben damit so Rätsel lösen und weiterzukommen. Das Ganze integriert mit noch anderen Rätseln richtig schöne Sachen. Ja, ich weiß gar nicht, wie man das beschreiben soll. irgendwie ist das alles so wie so ein Wimmelbild. Ja, wie so ein Wimmelbild, nur eben als neue, in einem neuen Gewand, wenn man so will. Zusätzlich eben mit verschiedenen anderen Elementen, die von Point-and-Click-Adventures herkommen. Und da muss ich schon sagen, das ist phänomenal schön, diese Art von Spiel. Und hier ist mir eben Lost Souls Enchanted Paintings eingefallen. Ja, die kurz umrissene Story ist die, der Sohn einer nicht unattraktiven Dame, ja, ist verschwunden, ja, wird irgendwie auf einmal in ein Gemälde gezogen. Als die Mutter da reinkam, ist auf einmal der Sohn nur noch zu sehen auf dem Bild. Dem ist sogar noch, dann geht es sogar noch weiter, das Bild wird irgendwie zerstört und verteilt in einer Welt, die in anderen Bildern wiederum stattfindet. Und man muss jeweils in diese Bilder quasi hineingehen, natürlich mit Magie, ja, und dort dann die entsprechenden Aufgaben, Rätsel und Suchbilder absolvieren, um dann diesen Fetzen von dem eigentlichen Bild zu bekommen und zusammenzusetzen dann, damit der Junge wieder befreit werden kann aus dem Gemälde. Und das Ganze ist, ja, mysteriös, ist sehr schön atmosphärisch gemacht, ja, auch durch die Intro-Sequenzen, die es dann gibt bei den verschiedenen Bildern und so, da kriegt man gleich Lust, hier weiter in diese Geschichte vorzutauchen. Man kann es für eine gewisse Zeit, geht offenbar nach Zeit, kostenlos spielen. Da könnt ihr also durchaus probieren, ob das ganze Konzept euch überhaupt zusagt. Ja. Dann könnt ihr, wenn ihr sagt, okay, das möchte ich haben, dann gibt es das Spiel als In-App Purchase, ja, also In-App-Kauf kann man das dann erwerben. 3,49 € kostet dann die Vollversion, wenn einem das gefällt und man gern dann weiterspielen möchte nach diesem Zeitlimit. Und für mich war das eigentlich relativ schnell klar, weil das ist ganz, ganz schön gemacht und die Grafik ist auch sehr, sehr hochauflösend. Man kann in die Bilder auch weiter reinzoomen, ja. Und da haben sich die Entwickler zumindest optisch gut Mühe gegeben, würde ich mal sagen. Und das macht dann auch entsprechend viel Spaß, dort zu spielen. Ja, und deswegen ist das die App der Woche, Lost Souls Enchanted Paintings im Play Store. Kostenlos zum Runterladen und dann, wie gesagt, als In-App-Purchase für 3,49 € kann man eigentlich nicht falsch machen. Gut, also das war's dann wieder für heute vom Uncast. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Wenn ihr Fragen, Informationen, Anregungen, eigene Artikel habt, könnt ihr die mir zuschicken. Auf Google Plus beispielsweise, Uncast, einfach oben Uncast in der Suche eingeben und schon findet ihr die Seite. Das ist eine Google Page. Oder ihr schreibt mir eine Mail an rio@thenetcast.com. Und neuerdings könnt ihr übrigens auch Anhänge bei Google Docs anhängen, mit Google Docs anhängen, mit, ich glaube, über 10 GB. Also könnt ihr auch eure Audiodateien, wenn ihr was loswerden wollt, könnt ihr daran hängen und per Mail schicken, rio@thenetcast.com. Und die ganzen Links und Informationen findet ihr auch unter uncast.thenetcast.com und da immer auf die Mehrzahl 8.thenetcast.com. Und damit sage ich halt die kleinen grünen Antennensteine. Bis nächste Woche und tschüss.